Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, das ist die letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Ich begrüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt heute Nacht, das könnt ihr. Ihr müsst nur diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111. Oder faxt mir unter 0800 5678 110. Birgit ist dran. Ja, 22 Jahre alt. Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Birgit. Dein Thema, weswegen hast du angerufen? Ja, also mein Thema ist, ich mach's mit Bananen. Was machst du mit Bananen? Ja, also... Aber das macht doch jede Frau mit Bananen. Oder viele zumindest. Oder über was reden wir? Ja, richtige Bananen zum Essen. Richtige Bananen zum Essen. Mir hat mal eine Frau erzählt, dass sie gerne in Supermärkten... Wie heißt das noch? Die Frau, die Gurkensorte Frauenglück einkauft. Aha. Nicht? Und da schmunzeln wir doch alle und denken zweideutig. Aber erzähl du uns über deine Bananen, über deinen Bananenspaß. Du benutzt. Also ja, ich benutze also Bananen halt. Immer. Ja, so zweimal die Woche. Nur zweimal die Woche. Ja. Das heißt, du gehst dann immer in einen Supermarkt, kaufst dir für die Aktion, über die wir nicht weiter detailliert reden müssen, die Bananen. Genau, ja. Mhm. Warum immer nur Bananen? Ja, weil Bananen so reizvoll sind, also die reizen mich. Mhm. Bekommen die Bananen auch ein kleines Hütchen aufgesetzt? Nein. Nein, ohne. Mhm. Ohne. Mhm. Wie lange schon immer nur Bananen? Seit 2 Monaten. Ach, eine Neuentdeckung quasi. Ja, neu, ja. Und wie kam es zu dieser Neuentdeckung? Da hat mein Freund mich draufgebracht. Du bist also in einer festen Beziehung? Ja. Und benutzt du die, Entschuldigung, ich sage, die Bananen auch, wenn der Freund dabei ist oder nur für dich, wenn du alleine bist? Also, größtenteils, wenn ich alleine bin. Wenn du alleine bist. Mhm. Ja. Und der Freund hat dich auf die Idee gebracht. Ich meine, das ist ja ein pfiffiger Freund. Eigentlich muss man doch als junges Mädel selbst darauf kommen, ne? Ja, also er hat es mal ausprobiert. Er hat es bei dir ausprobiert? Genau, ja. Ja. Mhm. Dann hast du gesagt, wow, das ist ja die super Idee. Wenn du nicht da bist, lieber Freund, kaufe ich mir eine Chiquita. Genau, ja. Mhm. Und danach fliegen die Bananen im Papierkorb oder in den Apfeleimer. Genau. Ja, ich wollte jetzt auch nicht. Aber die sind nicht geschält, ne? Die Bananen. Nee, die sind so. Ja, ich habe ja keine Ahnung von solchen Sachen. Nur Bananen oder gibt es auch schon mal einen schicken. Es gab ja früher in den Frauenzeitschriften immer so Massagestäbe, da hielten die Frauen sich das so an die Wange, damit die Wangen schön glatt wurden. Und jeder von uns, der so ein bisschen pfiffig war, wusste, dass diese Massagestäbe nicht dafür da waren, dass die Wangen glatt wurden. Also nimmst du sowas auch schon mal? Nee, sowas nicht, nein. Sonst irgendwas? Ja, Äpfel. Ich will's. Es wird ja immer doller. Äpfel? Ja. Also nutze ich so als Spielkugeln. Das müssen dann aber kleine Äpfelchen sein, ne? Können auch große sein. Können große sein. Ja. Die lasse ich aber nicht verschwinden. Also, du bist auch ein bisschen verschämt, ne? Das, während du mir das erzählst. Ja. Ein bisschen peinlich ist einem das ja doch, obwohl man kann ja über alles reden. Ne? Was soll man sich eigentlich schämen? Ne? Ja. Mit den Äpfeln ist da dein kluger Freund auch drauf gekommen? Oder? Nee, da bin ich selber drauf gekommen. Ah ja, mhm. Schon auch seit längerem? Nee, auch erst seit kurzem. Auch seit kurzem erst. Ja. Also du erlebst so eine, so eine sexuelle Revolution im Moment, habe ich den Eindruck. Ja, so. Wie lange bist du denn mit dem Freund schon zusammen? Seit 3 Monaten. Ach, auch erst seit 3 Monaten? Ja. Mhm. Und vorher schon so viele Sachen gelaufen mit Männern? Ja, schon, aber nicht so was Außergewöhnliches. Ist es denn mit ihm auch richtig toll? Fällt ja. da die Luzi? Geht die Post ab? Ja, die Post geht ab. Und wie oft seht ihr euch? Also die Bananen siehst du zweimal in der Woche und wie oft siehst du deinen Freund? Jeden Tag. Jeden Tag. Mhm. Aber er ist da auch nicht eifersüchtig drauf. Da kannst du ganz offen mit ihm reden. Da kann ich ganz offen, ja. offen reden, ja. Ich vermute mal, wenn du so offen mit ihm reden kannst, kann er mit dir auch so offen über solche Dinge reden. Hat er vielleicht auch besondere Vorlieben, die er dir so erzählt hat, die er so macht, wenn er alleine ist? Nee, gar nicht. Nee. Nee, das ist bei Männern ja vielleicht auch nicht immer so nötig. Nee. Ja. Ja, ich hoffe mal, ich gehe davon aus, dass du immer so mehrere Kilo Bananen zu Hause hast. Für den Fall der Fälle. Ja, habe ich. Was kostet denn im Moment ein Kilo Bananen? Frage ich jetzt mal die Fachfrau. 3,99 Mark. 3,99 Mark. Mhm. Birgit. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, ob dein Freund vielleicht noch irgendeine andere Idee mal hat demnächst. Und dann wirst du mich nochmal anrufen. Ja, mach. Ne, so machen wir das. Ja. Jetzt haben wir beide auch ein sehr schönes Gespräch miteinander geführt. Mhm. Und warum wolltest du mir das eigentlich erzählen, wenn ich das noch fragen darf? Ja, also, wo ich wohne, da kann ich das nicht so jemandem erzählen. Ja. Ja, und da dachte ich, rufe ich dich mal an. Und du plauderst mal ein bisschen darüber. Ja. Hast du auch keine beste Freundin, mit der du über solche intimen Dinge redest? Ja, doch schon, aber da ist doch, die möchte davon nicht zu wissen. Eine Hemmschwelle. Ja. Ja. Also, um eins klarzustellen, ich finde das völlig, natürlich völlig in Ordnung, wenn du das machst, wenn du deinen Spaß dabei hast, mach es, ne? Ja. Ist ja nichts dabei. Mhm. Birgit, du grüßt mir herzlich deinen Freund. Mach ich. Und vielleicht werden wir beide uns nochmal irgendwann sprechen miteinander. Ja, ich werde anrufen. Das, da freue ich mich schon drauf, okay. Tschüss, Birgit. Ja, tschüss. Tschüss. Ich habe gerade gesagt, wir gehen in eine kleine Osterpause und ich sage euch das jetzt schon mal ja hier auch nochmal, damit da keine Verwirrung entsteht. Wir sind am 2. Mai dann wieder da. Und bevor es jetzt weitergeht mit Rolf, möchte ich euch etwas vorlesen. Ich habe hier drei Meinungsäußerungen von euch, von Zuschauern, Zuhörern. Und zwar zum Thema, zu dem Thema dieser Woche. Wir haben ja am Montag hier auch schon ausführlich darüber gesprochen. Und zwar zum Thema Big Brother, genauer gesagt zu Sluddy. Eine Meinungsäußerung von Robert, 25 Jahre aus Braunschweig, der schreibt, armes Deutschland, ich finde Sluddy dämlich und noch dämlicher finde ich den Kult um ihn. Gruß Robert. Manu und Roland aus Gifhorn schreiben, hi Domian, wir finden Slutko zum, sorry, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, kotzen. Direkt und offen sein finden wir in Ordnung, das ist okay. Aber dieser Mensch ist in unseren Augen hinterlistig. Hm. Und noch eine etwas ausführlichere Meinungsäußerung von Holger. Von wo er schreibt, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Hallo Jürgen, endlich ist dieser Blödmann Slutko aus dem Haus rausgeflogen. Ich finde, dass dieser Mensch ein ekelhaftes Mobbing betrieben hat und die Gruppe in unterschiedliche Lager getrennt hat. Draußen fand ich ziemlich erschreckend, als der ganze Slutko-Mob vor dem Haus üble Beschimpfungen gegen Manuela gerichtet hat. Möglicherweise ist meine These etwas gewagt, aber ich finde, dass dieser ganze Sluddy-Trubel schon leicht faschistische Tendenzen hat. Da ist er wieder, der Held, der auf alles eine einfache Antwort hat. Frauen dürfen mit der flachen Hand geschlagen werden, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sind ihm mehr als suspekt. Was mich wirklich schockiert hat, ist, dass selbst erwachsene Menschen, wie die 44-jährige Anruferin aus deiner Sendung neulich, sofort mit losgrölten in Hürth vor dem Big Brother Haus, wenn es darum geht, einen ausgemachten Sündenbock, also Manu, auszumobben, herauszumobben und sie auch noch als Schlampe beschimpft oder ähnliches. Gruß Holger. Also das waren jetzt mal sehr kritische Meinungsäußerungen. Bisher die ganze Woche über ist es ja eine Euphorie. Alle Leute reden ja nur über diesen jungen Mann und man hört nur Positives oder man schmunzelt über ihn. Aber es gibt eben auch ganz andere Meinungsäußerungen. Wenn ihr vielleicht da auch noch was zu sagen wollt, könnt ihr gerne anrufen 0800 5678 111. Jetzt bin ich verbunden mit Käthe. Und Käthe ist 61 Jahre alt. Hallo. Schönen guten Abend, Domian. Käthe. Bitte? Kann ich sprechen? Ja, du kannst sprechen. Ja, schönen Dank. Ich wollte auch was sagen zu dieser Sendung Big Brother. Ich kann das immer so schlecht aussprechen. Sag einfach Big Brother mit ja. S. Ja, und zwar wollte ich immer für die Manuela eine Lanze brechen. Und zwar, wie kann man sowas sagen, wie du schon gerade gelesen hast, dass das eine Schlampe ist? Das kann man doch gar nicht sagen. Mhm. Das ist doch genauso ein nettes Mädchen wie die anderen auch. Mhm. Da bin ich so wütend drüber, dass man das gesagt hat. Hast du die vorher auch schon relativ nett gefunden oder okay gefunden? Ich habe die ganz nett gefunden. Ich meine, jedes Mädchen ist mal so, wie die jungen Mädchen so sind, aber man beschimpft die doch nicht als Schlampe und sowas alles. Was also, meinst du denn, wie dieser Eindruck jetzt so entstanden ist bei den Leuten? Dass sehr viele sagen, das ist eine Zicke oder weiß ich was. Ja, das wird wohl so sein, dass das so ein Eindruck jetzt ist, dass sie die jetzt rauskegeln wollen und so weiter. Also finde ich gar nicht mal gut. Hast du denn am Sonntag war ja die große Sendung mit den vielen Leuten. Hast du das da auch gesehen? Ich habe alles gesehen, wie die Leute da halt auch gebrüllt haben und die Arme Tränen beschwimmt. Also es tat mir so leid. Auch die Woche habe ich die Sendung gesehen, also wie sie da so geweint hat und so. Ich meine, man kann doch nicht einfach so die Mädchen Schlampe sagen. Mhm. Sie ist doch jetzt nun, ich sehe das jetzt so, sie ist ja jetzt da, wenn es jetzt auch alles nur Bekannte sind. Sie hat doch nicht ihre Mutter bei sich, sie hat nicht ihren Freund, wenn sie einen hat, nicht bei. Mhm. Sie hat ja mit niemandem, mit dem sie richtig reden kann. Aber meinst du nicht, dass man, wenn man sich auf so ein Spiel einlässt, dass man vielleicht dann halt auch von vornherein sich Gedanken darüber machen sollte, dass man auch solche harten Reaktionen aushalten muss? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Denn die Leute sind ja gnadenlos. Ja, die sind auch gnadenlos, aber trotzdem müssen die Zuschauer draußen nicht sowas sagen. Also ich wünsche mir, dass sie gerade zum Trotz noch drin bleiben. Also du findest, man kann Sympathie und Antipathie haben, aber man muss es nicht so platt heraussagen und so verletzend heraussagen. Ja, und mit dem Zlatko möchte ich auch noch sagen, dass der Zlatko also jetzt wirklich so im Himmel gehoben wird, den sollen sie abschießen. Also jetzt nicht richtig abschießen, so meine ich das, nicht so abschießen. Also sollen sie sagen, Schluss mit dem Zirkus, mit dem Zlatko. Das wird nur eine Weile so dauern, glaube ich. Die holen da so viel Kohle raus, wie irgend möglich. Denn der ist ja wirklich sowas also von unsympathisch und der ist mir nicht echt, der ist irgendwie falsch. Also das hast du auch schon gefunden, während er noch im Big Brother Haus war? Ja, habe ich schon da gefunden. Man muss ihm nur in die Augen gucken, auch wenn er in so Shows auftritt, in seine Augen, da sieht man schon, dass das gar nicht echt ist. Hast du, in welchen Shows hast du ihn jetzt gesehen? Ich habe ihn beim Harald Schmidt gesehen. Ja, da war er heute, glaube ich, ne? Da war er heute. Mhm. Und ich habe es nicht gesehen. Wie hat er sich dargestellt? Wie ist er rührend? Genauso wie in den anderen Sendungen. Also da scheint ja nichts im Kopf zu haben, ne? Also ich habe ihn bei Günther Jauch gesehen. Habe ich ihn auch gesehen. Und muss sagen, ich war sehr enttäuscht von dem Kollegen Jauch, den ich sehr schätze. Ja. Er hat das ganze Thema und auch den Zlatko sehr brav angefasst, sehr unkritisch angefasst und fast so, als würde er das irgendwie so runterspulen, das ganze Ding, finde ich. Na nun, der Günther Jauch, der muss ja auch sehen, dass er da seine Sendung dann durchkriegt. Eben, Günther Jauch ist RTL und das andere ist RTL 2, ne? Da kann man auch nicht so gegenschießen. Genau. Und der hat ihm ja heute so ein bisschen auf die Schippe genommen, ne? Wenn er fotografiert werden will, erst Cash hat er immer zu ihm. Ja. Erst Cash, also dann in eine Tasse stecken. Also, ich gucke das ja auch öfter. Ja. Aber ich muss sagen, was ich sehr unsympathisch an diesem ganzen Ding finde, ist, dass es wirklich eine gnadenlose Kommerzmaschine ist, die dahinter steckt. Ja. Und ich glaube, dass da ganz viel Manipulation mit drin hängt und dass wir alle, glaube ich, ziemlich verarscht auch werden. Ja, werden wir auch. Ne? Und manche Sachen, wo wir ausgehen von, dass es sich so ergibt, zufällig in dem Haus, ist vielleicht eine Machenschaft und alles so auch schon so gedreht und gewendet. Ne? Ja, ich denke auch. Also ich bin sonst an und für sich für solche Sendungen überhaupt nicht. Mhm. Dann muss ich dabei sagen, deine Sendung gucke ich schon 5 Jahre. Eine ganz große Stammhörerin. Ja, ich habe sie von Anfang an verfolgt. Ja. Habe auch schon in der Watz bei uns diese Zeitungsartikel von dir gelesen. Ja. Vor kurzem war wieder einer drin. Habe ich mir auch alles aufgehoben. Das ist schön. Ich habe sie leider nur nicht 97, 3 Monate gucken können. Da war ich ganz schlimm im Krankenhaus. Aber jetzt bist du wieder fit. Aber jetzt bin ich fit und bin jetzt dadurch auch in der Rente. Und dann habe ich ja so viel Zeit. Und daher kommt man auf die Idee, vor Langeweile solche Sendungen. Ja, das stimmt natürlich, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage eigentlich. Ich habe heute das nicht gesehen und meine Mitarbeiter erzählten mir vorhin, dass die kleine süße Maus Jonah freiwillig das Haus verlassen will. Hast freiwillig du raus. Ist auch alles nur, ich denke mal, das ist Taktik, weil die Angst hat, die fliegt sowieso raus. Ja. Deswegen geht sie freiwillig raus. Also du meinst, das steckt wiederum dahinter? Ja, 100%. Ja. Also ich sag mal jetzt ganz, ganz ehrlich, ich würde mir jetzt wünschen, dass bis zum Schluss die Manu oder die Dunkle da, die... Die Andrea. Ja, dass die dann bleiben. Die sind mir eigentlich nur am sympathischsten. Und was denkst du zu John? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen, na, wie soll ich sagen? Ist der nicht so ganz geheuer? Ein bisschen hinterlistig. Ja. Ja, der hält sich auch aus allem zurück, ne? Und ja. Sagt nur das, was er sagen muss, so meine ich, ne? Also bei dir, um nochmal auf das Hauptthema zurückzukommen, Slatko ist auch nicht dein Fall. Nein. Und du möchtest ihn gar nicht mehr so oft sehen im Fernsehen. Nein, überhaupt nicht. Also sowas, was die mit dem momentan machen, den sollen sie wirklich abschießen. Ich hoffe, dass jetzt mal so eine Lanze, dass viele Leute hören, dass wir die Manuela, also eine Lanze. Und wenn er auch sagt, er macht das nicht, was man über die Manuela sagt, das meint er alles gar nicht so. Das meint er gar nicht. Alles ganz ausgebufft. Ja, ganz ausgebufft. Wirklich. Ich danke, dass du das auch sagst. Ja, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Ja. Und bleib uns weiterhin schön treu, Käthe. Ja, ich bleib treu. Wenn ich gesund bleib, gucke ich immer. Ich muss das jede Nacht gucken. Ich wünsche, dass du lange... morgens drauf, wenn ich aufstehe, dann freue ich. Aber jetzt habt ihr ja Urlaub. Jetzt haben wir zwei Wochen. Gönnt ihn uns auch mal. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss, Käthe. Urlaub und bleib gesund, ne? Schöne Ostern. Danke. Tschüss. Tschüss. Rolf ist dran und Rolf ist 42. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Rolf. Über was unterhalten wir uns? Über das Thema an sich von gestern, die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Das Ganze war jetzt bei mir ungefähr vor 15, 16 Jahren. Ja. Da bin ich also von einem Fettnäpfchen, oder was heißt Fettnäpfchen, waren es keine mehr, sondern von einem Unglück ins andere praktisch nur reingelaufen. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Also ich habe eine Frau kennengelernt. Die hat in Scheidung gelebt, hatte ein Kind schon, wir sind zusammengezogen, war alles wunderbar. Vor allem kommt sie zu mir und sagt, du, wir sind bald so viert, also es kriegt ein Kind von mir. Heide, Freude, Sonnenschein, ich habe mich also wahnsinnig gefreut. Und sie hat gesagt, wir sind zu viert. Ja, also sie hatte schon einen Sohn aus ihrer ersten Ehe. Und ich habe damals im Rettungsdienst gearbeitet. Und hab mir an sich, es gab dann einen größeren Krach. Nach 2 Monaten und 3 Wochen ihrer Schwangerschaft, kurz vor Ablauf der 3-Monats-Frist. Gab es einen Krach? Ja. Waren deine erste Reaktion positiv, dass du gesagt hast, ja, freue mich, oder? Ich habe mich wahnsinnig über das Kind gefreut. Ich habe schon den Urlaub geplant, also schon so gemacht, also im Geschäft gesagt, dann ist der Geburtstermin ungefähr, also haltet mir dann mal einen gesamten Urlaub frei. So, dann gab es einen großen Krach. Ja, und auf einmal hatten wir eine Fahrt ins Krankenhaus und da läuft mir meine damalige Freundin aus dem Röntgen über den Weg. Woher läuft die über den Weg? Aus dem Röntgenraum. Aus dem Röntgenraum? Ja. Also für mich Alarmstufe Rot, die Frau will abtreiben. Und einen Tag später hat sie es auch gemacht. Ohne mit dir gesprochen zu haben? Nichts. Ich bin also abends noch mal ins Krankenhaus gefahren, habe sie wirklich auf Knien angefleht. Selbst wenn wir uns trennen, bitte, ich kümmere mich um das Kind und naja, es war eben nichts mehr zu wollen. Ist die Beziehung dann auch auseinandergegangen? Die Beziehung ist auseinandergegangen. Sie haben ein halbes Jahr später einen anderen geheiratet. Jetzt hast du gerade gesagt, von einem Fettnäpfchen ins andere. Dann ist noch was Schlimmes passiert, direkt danach. Ich habe mich dann also krank schreiben lassen, denn ich war nervlich am Ende. Hab dann nach ungefähr 4 Wochen ungefähr später wieder angefangen zu arbeiten. Und gleich der erste Einsatz, plötzlicher Kindstod. Und das hatte ich dann also innerhalb von, hatte ich jeden Monat einen plötzlicher Kindstod. Was? Du hattest jeden Monat einen plötzlichen? Ja, also im Einsatz. Jeden Monat? Ungefähr jeden Monat. Das war jetzt damals eine Phase, das war unmöglich. Und 2 schwere Verkehrsunfälle mit Kindern. Also warst du richtig Rettungssanitäter? Ja. Dieser plötzliche Kindstod hat dir vermutlich in der Zeit noch viel mehr zu schaffen gemacht, aufgrund dessen, was du gerade hinter dir hattest, als es ohnehin wahrscheinlich auch einem Profi zu schaffen macht, wenn er damit konfrontiert wird. Das war also, es war ein Trainer, ich habe als, im Augenblick kommt es wieder, ich schreibe ein bisschen gravierende Situationen von mir da, du kommst da in die Wohnung rein, da ist die Oma mit dem Kind auf dem Arm, du nimmst das Kind ab und beginnst mit der Wiederbelebung und weißt genau, es hat keinen Wert. Also man hat da schon als das war schon halb bläulich so, also schon fast die Leichenfarbe. Das heißt, so. ihr hattet da schon einen Blick für und wusstet, das hat eh keinen Sinn, wir machen das noch. Aber wenn du auch in dieser Situation bist, du wirst dich ja erstmal selbst nicht eingestehen, gell. Du kämpfst dann wirklich weiter, du machst alles, was zu machen ist. Und Dann hat sich das so gehäuft, dann gab es ganz viele Kindstodesvorfälle in eurer Gegend und einen schweren, ganz schweren Verkehrsunfall, sagst du? Ja, einen Verkehrsunfall noch. Du hast das alles nicht gut verkraften können? Sagen wir so, der Unfall war vielleicht das Glück, weil wir das Kind haben wir durchgebracht. Ach, da war auch dann wieder ein Kind dran beteiligt? Das war ein Kind, das ist ein Dreirad in den LKW rein. Zuerst kam die Meldung rein, es liegt noch unterm Reifen vom LKW, aber das war dann zum Glück nicht so. Hast du dich da nicht irgendwie verfolgt gefühlt? Doch. Vor allem, das war es ging, ich konnte keine Mutter, keine Frau mit Kinderwagen oder so anschauen. Das ging nicht. Und ich habe also echt auch gesagt, wieso eigentlich immer ich, wieso? Den 70-jährigen Mann von gestern mit seinem Herzinfarkt, den bringen sie durch. Ohne Wertung gesehen. Naja, klar. Aber sechs Monate altes Kind, das stirbt ja. Da kommst du hin und du hast dann also... Rolf, das war vor 15, 16 Jahren, sagst du. Ja. Ist es dann nach diesem Verkehrsunfall, nachdem du da auch mitbekommen hast, dass das Kind durchgekommen ist, ist es da in deinem Leben bergauf gegangen? Dann ist es, ich hatte also auch schon während dieser Zeit, also erstmal einen sehr kleinen Notarzt, mit dem ich also darüber reden konnte. Und eine sehr, sehr gute Bekannte. Also auf jeden Fall sind ich mich dann auch ausheulen und so, aber. Auf jeden Fall sind ja diese Ereignisse gestern in den Sinn gekommen bei unserem Thema, die schlimmste Zeit meines Lebens. Gott sei Dank liegt es lange zurück und ich hoffe, dass du heute gut lebst und hast du Kinder? Hast du Kinder inzwischen? Nein, also ich habe immer Angst, dass mir das wieder passieren würde. Ich habe jetzt auch eine Umschulung gemacht oder will jetzt eine Umschulung machen zum Erzieher. Denn das ist also, ich wollte mir das an sich nie eingestehen, aber das hängt immer noch verdammt tief drin. Ja. Erstaunlich, aber so, obwohl das so lange her ist. Ne? Ja. Ich wünsche dir alles Gute für die Umschulung. Danke. Und generell überhaupt alles Gute. Ja, und dir viele, viele bunte Ostereier. Ja, ja. Vielen Dank, Rolf. Also, wiederhören. Jetzt frage ich mal meine Regie, mit wem wir weitermachen. Dann kommt jetzt der Julian und der ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Julian, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ich wollte mit dir über das Thema vom Dienstag nochmal sprechen. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Und ich krieg das in letzter Zeit mit. Ich bin noch Schüler und ich weiß nicht, versumpft in letzter Zeit. Also es ist wirklich ein Versumpfen und Abstumpfen. Eben hauptsächlich bedingt durch mein Interesse eigentlich für Naturwissenschaften oder Informatik. Weil es ist wirklich... Verstehe, du sumpfst ab, weil du Interesse für Naturwissenschaften hast? Ja, es ist ein ziemlich übermäßiges Interesse. Es ist, ist eigentlich so das Hauptdominante. Und naja, ich beschäftige mich hauptsächlich nur noch jetzt mit dem Computer oder wohl auch noch mit Physik und sowas. Habe ich auch als Leistungskurs, und... Das heißt, du sitzt, also im Klartext heißt es, du sitzt nur zu Hause am Computer, rechnest und tüftelst und experimentierst oder weiß ich was? Und ja, zumindest, ich probiere es dann teilweise, kann ich es selbst schon wirklich nicht mehr sehen, aber mir fällt großartig nichts anderes ein. Ich habe an sich als anderes Hobby nur noch die Musik und da versuche ich mich dann teilweise noch ein bisschen reinzuflüchten, aber... Ja, nur ist gut, ne? Immerhin, das ist ein großes Hobby. Ja, schon. Also, spielst du in einer Band oder wie? Nein, ich spiele nur alleine, habe aber ein bisschen was an Ausrüstung zu Hause stehen, nur probiere ich das dann auch schon wieder mit dem Computer zu verknüpfen eben. Also du hast das, ich versuche das nochmal zu übersetzen, so mit Absumpfen hat man ja hinlänglich die Vorstellung, da hängt jemand im Diskurs, säuft sich zu, knallt sich Pillen rein und sowas, das ist ja alles bei dir eben nicht der Fall. Du hast dich völlig in die Einsamkeit manövriert, habe ich das richtig verstanden, durch den Computer. Schon. Und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, also so früher oder später, läuft es irgendwann doch auf das Thema Informatik raus. Ich langweile mich wirklich, ich merke schon selbst, ich langweile mich selber. Ich kann mir vorstellen, wie langweilig das für andere Leute sein muss, weil es gibt ja nun wenig, die dafür wirklich ein absolutes Interesse haben. Aber du langweilst dich nicht, wenn du vorm Computer sitzt? Also ich habe da teilweise dann auch schon wieder Spaß dran, weil dann entdeckt man irgendwas Neues. Also ich bin also da auch noch mitten im Lernen inbegriffen. Mhm. Und dann entdeckt man wieder was Neues und daran tüftelt man wieder und oder man hat wieder eine neue Idee bekommen. Mhm. Wie lange geht denn das jetzt schon? 19 Jahre bist du alt? Seit wann? Naja, also angefangen hat das, ich glaube, das war vor 2 Jahren. Das fing das so langsam an, dass ich mich damit auseinandersetze. Mhm. Da hatte ich das erste Mal, ich bin nun sehbehindert. Mhm. Und gehe auf eine normale Schule. Mhm. Und da steht mir für den Unterricht ein Laptop zur Verfügung. Mhm. Und den hatte ich vor 2 Jahren das erste Mal die Sommerferien über mit nach Hause genommen, um mich mit dem Gerät ein bisschen besser auszukennen. Mhm. Und da fing es halt an, dass man erst anfing, das System kennenzulernen. Dann mein Bruder, der studiert Informatik, der fing dann an, mir Programmiersprache ein bisschen beizubringen. Und so wurde es immer mehr. Wie ja, dann denn, hat er mir Dokumentation über verschiedene andere Sachen mitgebracht, ne, und dann fing das an, mehr zu werden. Mhm. Das Interesse, das wuchs auch irgendwo. Julian, wie sieht denn das aus mit Freunden, Freundinnen oder Freundin oder so? Ja, eigentlich ist da nicht so viel gut. Teilweise, ich sehe das zwar schon ein, das ist absolut meine eigene Verantwortung und irgendwo meine eigene Sache, nur ich komme irgendwie da nicht raus. Es gibt keine Freunde. Und die meisten nicht mehr viele, sagen wir so, weil ich wohne auch nun außerhalb, ich wohne in Hamm und ich gehe los zur Schule, weil die Hammer Schulen mich damals nicht genommen hatten. Das heißt auch, du hängst im Prinzip jeden Abend und jedes Wochenende vor deinem Rechner? Ja, eigentlich schon. Also zumindest bin ich aber doch immer zu Hause. Und dann kommt auch manchmal schon, dann kommt auch manchmal gelegentlich mal vor, dass jemand sagt, ach komm, Julian, dann kommst du heute Abend, also wir haben hier große Fete, da musst du unbedingt vorbeikommen. Machst du das dann auch? Gehst du da hin? Ich denke mir das dann auch erstmal dann irgendwie, meistens ist es so im letzten Augenblick irgendwie, dass ich dann doch nochmal irgendwie sage, nee, und dass ich dann auch irgendwo lieber wieder da bleibe. Also erübrigt sich dann die Frage auch nach Freundin, da läuft nichts im Moment, ne? Nee, aber das ist ein Dauerzustand. Lief denn schon mal? Ja, es lief auch noch nie was. Ach ja, mal so kurzfristig. Ich meine, das, was so in der, weiß ich nicht, so irgendwann bis zur 7. Klasse oder sowieso abläuft, da ist jeder irgendwo, denke ich, daran beteiligt. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mir nun nicht durchaus nicht vorstellen könnte, eine Freundin zu haben. Ich meine, das Was denn so mit, interessiert dich ja nicht Disco? Tanzen gehen mal irgendwie sowas, Musik? Nee, eigentlich gar nicht. Also, wie gesagt, das Einzige, was ich mache, ist dann hier zu Hause Musik und... Ja. Also ich meine, die Tatsache, dass du jetzt hier anrufst und mir das erzählst, besagt mir ja, oder zeigt ja, dass du dich wirklich unwohl fühlst und dass dir das alles nicht so ganz geheuer ist, der Lebenszustand im Moment. Es ist wirklich ein versumpfenden Untergehen da drin, weil es ist Naturwissenschaft. So, jetzt frage ich dich, wie... Du sagst, ich gehe darin unter, ich fühle mich unwohl, ich vereinsame oder wie immer man das ausdrückt. Ja. Wie steuerst du denn dagegen? Naja, das Einzige, was ich probiere, ich habe wohl einen recht guten Freund, der ist jetzt auf dem Wege auch Buddhist zu werden und er versucht mir dann auch wieder Sachen beizubringen oder beziehungsweise wir unterhalten uns auch ziemlich häufig darüber mal. Der ist auf dem Wege Buddhist zu werden? Ja. Ist vielleicht auch nicht gerade so die ideale Ebene, ist ins rauschende Leben zurückzukommen, ne? Naja, aber allemal ist es ja erstmal auch was, um sich selbst absolut wieder zumindest doch so wahrzunehmen, wie man ist. Mhm. Und die Buddhisten sagen ja nun allemal, dass man sich nicht so mit elektronischen Dingen oder sowas auseinandersetzen soll, mit toten Dingen einfach. Und dass man schon irgendwo... Weißt du, Julia, ich glaube, dass zwei Wegstrecken gar nicht schlecht wären. Wenn du das so als innere Auseinandersetzung, auch als Selbsterkenntnis einfach weiter betreibst, dich damit auseinanderzusetzen, einerseits. Andererseits aber auch einfach mal versuchst, wieder so einen Schritt mal in dieses ganz profane Leben zurückzugehen. Die Gesellschaft von Leuten zu suchen, vielleicht auch mal auszugehen, ins Kino zu gehen oder vielleicht doch auch mal in den Disco oder in den Bar, was dich halt eher interessiert. Oder wenn man eine Einladung bekommt, dass du dann auch mal hingehst. Vielleicht entwickelt sich da ja dann auch etwas. Ja, nur es ist inzwischen natürlich auch so, dass ich absolut also so mit größeren Gesellschaften, Gruppen eigentlich auch gar nicht mehr richtig umgehen kann. Ja, ich weiß, das ist eine Angst, aber diese Angst kannst du nur bewältigen, wie jede große Angst, wenn du dich der Angst aussetzt, Julian. Wenn du jetzt schon da sitzt und denkst, ah, da sind so viele Leute und ich traue mich da gar nicht hinzugehen, löst du dieses Problem nicht, indem du nicht dahin gehst, sondern du löst es, indem du dahin gehst. Ist ja auch weniger vielleicht eine Angst als einfach irgendwo was man absolut nicht kann. Ich meine, ich hatte jetzt schon auch dieses Jahr nicht mal mehr Geburtstag irgendwie mit Leuten gefeiert, weil ich also mich absolut, also zumindest nicht absolut in der Lage war, dazu irgendwie eine Gesellschaft ja schon irgendwo also als Gastgeber zu fungieren. Also deshalb jetzt ist nun auch so, es sind verschiedene Leute, die ich in meinem Umfeld habe. Deshalb, Julia, mach diese kleinen Schritte. Mach die kleinen Schritte wieder ins Leben raus, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch. Und versuche, auch wenn es dir unangenehm ist und schwerfällt, es erstmal zu tun. Beschäftige durchaus dich auch weiterhin auf der anderen Seite mit diesen buddhistischen Gedanken, Aspekten. Ich habe auch wohl schon gemerkt, also dass es hilft und unterstützt einen schon irgendwo ungemein, weil man fängt echt wieder an, Sachen zu bemerken. Man fängt auch an, langsam wieder alle mal freundlich mit den Leuten umzugehen und somit schon irgendwo ein bisschen mehr reinzukommen. Und nach der ersten Party, auf der du warst, will ich nochmal mit dir reden. Okay? Ja, okay. Alles Gute. Dann wünsche ich dir auch frohes dann. Danke dir auch. Ja. Tschüss, Julia. Danke, tschüss. Ach, jetzt haben wir schon wieder 1:30. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. 1:31 genauer gesagt. 19 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 38 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich ganz einfach hier anrufen in der Live-Sendung, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 567 8111. Und jetzt möchte ich euch noch aufmerksam machen auf eine Aktion, die wir planen, die wir machen im Mai. Diese Aktion heißt Domian bringt Liebe. Was steckt dahinter? Wenn ihr Single sein solltet, wenn ihr immer noch auf der Suche sein solltet nach eurem Traummann oder eurer Traumfrau, vielleicht kann ich euch helfen. Ihr müsst nur Folgendes machen. Ihr müsst euch filmen lassen oder euch selbst filmen und eine Kassette, eine Videokassette, eine VHS-Kassette anfertigen und sagt auf diesem Film ganz einfach etwas über euch. Stellt euch vor, preist euch, setzt euch auf eure schönste Couch oder in die Badewanne und sagt etwas, erzählt etwas über euch und erzählt auch, wie ihr euch euren Partner oder eure Partnerin vorstellt. Dann schickt ihr diese Videokassette bitte hier an mich, an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln. Wir werden einige Kassetten herausfischen und diese Kassetten dann in einer Sendung im Mai hier senden im Fernsehen. Und ich werde mich dann mit euch, die ihr auf dieser Kassette zu sehen seid, auch noch unterhalten. Und vielleicht tut sich ja was. Vielleicht finden wir ja gemeinsam euren Traummann oder eure Traumfrau. Wichtig sind noch zwei Aspekte. Diese Videokassette darf höchstens 60 Sekunden lang sein. Also ihr müsst euch genau überlegen, was ihr sagt. Setzt euch dann vor eure Kamera und sagt eure schönste Schokoladenseite auf von 60 Sekunden und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer dann auch mit in den Brief hineinzulegen, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können hier in der Sendung. Domian bringt Liebe. Eine Videokassette bitte schicken an WDR 1 Live Domian. Stichwort Domian bringt Liebe 50600 Köln. Jetzt geht's weiter mit dem Frank. Und Frank ist 40 Jahre alt. Hallo, ja. Jürgen. Guten Morgen, Frank. Hallo. Ja? Mein Thema ist auch einmal das Gestrige, die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Und zwar geht es darum, ich hatte vor 10 Jahren einen schweren Motorradunfall unverschuldet, wobei das linke Bein zertrümmert wurde. Und ich habe da ein Vierteljahr im Streckverband gelegen. Mhm. Und weil dann noch eine Entzündung reingekommen ist in das Knochenmark, mhm, das war ein offener Bruch. Und der Knochen spießte also aus dem Bein heraus. Mhm. Und man hätte da sehr viel machen müssen. Und das Bein stand kurz vor der Amputation. Mhm. Man hat mir dann nicht mehr viel Hoffnung gemacht. Ja. Und du hast irre Schmerzen wahrscheinlich aushalten müssen. Das war es wirklich, war, ja. Mhm. Kann man wirklich sagen. Mhm. Und wie gesagt, Vierteljahr im Streckverband, die Hüfte, mhm, war auch zertrümmert. Die Hüftpfanne war in 3 Teile zerbrochen. Und wie gesagt, der Unfall war unverschuldet, ne? Unverschuldet, ja. Mhm. Da ist jemand reingefahren ins Motorrad. Mhm. Und dann hat man noch, bei uns zu Hause konnte man in der Klinik nichts mehr machen, da hätte man nur amputieren können. Mhm. Und da hat mein Arzt mich nach Ulm in die Uniklinik verwiesen, mhm, weil er da gehört hat, dass da dort eine neue Methode Knochen nachgewachsen, mhm, nachwachsen können. Ne? Ja. Da hat man mir einen schönen Eisenfixateur ins Bein montiert und den infizierten Knochen entfernt. Mhm. Etwa 10 cm, das war kurz über dem Fußgelenk, mhm, und hat dann mittels Schrauben, die an diesem Fixateur waren, diesen Knochen nachgestellt. Man muss dazu sagen, da wurde unter dem Knie nochmal durchgetrennt, der Knochen. Mhm. Puh, das hört sich aber alles schlimm an. Ja, mhm, und das lose Stück hat man faktisch dann mittels Schrauben täglich 1 mm nach unten verstellt. Dann zieht sich das. Ja, ja, ja. Mhm. Und oben, das hat auch täglich 1 mm geschraubt, ja, ne, damit der Knochen sich dehnt. Mhm. Das konnte ich dann auch zu Hause machen, da müsste ich dann nicht mehr in der Klinik sein. Mhm. Und dann hatte ich in der Liga oben bildet sich jeden Tag 1 mm neuer Knochen. Mhm. Das ist allerdings erst noch weich wie Gummi. Mhm. Und hatte dann erst alles, bis die Liga unten wieder geschlossen war. Mhm. Das war, bitte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das können wir uns alle gut vorstellen. Wie lange hat denn diese ganze Zeit gedauert, bis du wieder einigermaßen fit warst und laufen konntest? Ja, das hat über 2 Jahre gedauert, bis 92. Mhm. Ich war dann, mit Abständen war ich wieder in der Klinik immer, mhm, immer abwechselnd zu Hause und in der Klinik. Mhm. Und das Bein ist halt also jetzt nicht mehr schön aus, es ist vom Fuß bis zum Knie ziemlich zernarbt. Mhm. Man hat eine Hauttransplantation machen müssen, weil, mhm, die große Wunde gar nicht wieder von allein zugewachsen wäre. Mhm. Aber du kannst es heute ganz normal bewegen? Ja, bewegen schon. Das Fußgelenk ist etwas eingeschränkt in der, mhm, Bewegung. Und hast du Gefühl auf der Haut auch? Eingeschränkt. Also es ist an der Oberseite des Fußes ist nicht das Gefühl so da. Und, mhm, auch an der öfter transplantierten Haut. Mhm. Allerdings nur wenig. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, dir ist da jemand reingefahren. Ja. Hast du wenigstens eine ordentliche Portion Schmerzensgeld bekommen? Das ist allerdings so gewesen. Mhm. Die Versicherung hat es anständig anerkannt. Die Polizei, mhm, hat eindeutig festgestellt, dass ich unschuldig an dem Unfall war. Mhm. Wie viel Geld hast du bekommen von der Versicherung? Das war eine 6-stellige Summe. Eine 6-stellige Summe. Mhm. Ja. Mhm. Aber das macht einen dann, das ist zwar schön, dass man das dann kriegt, mhm, aber wenn man die Auswahl hätte, würde man natürlich lieber, ja, den Unfall nicht gehabt haben. Ne? Das Bein ist noch etwas verkürzt jetzt, aber das kann man mit einer Absatzerhöhung, mhm, ausgleichen. Mhm. Hat dich denn dieser Mann, der diesen Unfall verschuldet hat, mal im Krankenhaus besucht? Das war eine junge Frau und die hat mich besucht einmal und war dann auch nicht wieder. Mhm. Ich habe den Prozess, keinen Prozess angestrengt, weil, mhm, eben diese Zahlung anstandslos vonstatten ging. Mhm. Und nun muss ich aber noch dazu sagen, die Moment, hast du einen Prozess angestrebt? Eben, habe ich sein gelassen. Hast du sein gelassen? Ja, weil mhm, das ist alles schön. Hast du dich denn getraut, irgendwann später, nachdem du einigermaßen wieder gesund warst, nochmal aufs Motorrad zu setzen? Ja, jetzt kommt die zweite Sache. Das würde ich sehr gerne, aber es geht leider nicht. Denn ich bin Diabetiker, mhm, und vor dem Unfall sollten die Augen gelasert werden, mhm, weil da leichte Veränderungen schon im Augenhintergrund, mhm, waren. Und ein Vierteljahr vor dem Unfall war der Lasergerät, das Lasergerät immer defekt. Mhm. Und als ich den Anruf bekam, dass ich zum Lasern kommen kann, da lag ich mit Streckverband. Mhm. Ja? Und da waren aber die Augenveränderungen schon weiter fortgeschritten. Welche Folge hat das jetzt? Das hat die Folge, dass ich jetzt so gut wie erblindet bin. Du bist so gut wie erblindet? Ja. Das ist also letztendlich dann auch eine Folge aus diesem Unfall? Indirekt, kann man sagen. Mhm. Denn dann, nachdem ich wieder aus dem Bett konnte, zunächst mit Krücken. Und da brauchst du dann schon die Augenoperation oder für die Augenversorgung zu spät. Dann bist du jetzt Frührentner, oder? Ja, ja, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Man hat die Augen noch operiert, man hat in beide Augen Silikonöl eingefüllt, um die Netzhaut anzudrücken, aber das hat nur vorübergehend geholfen. Hast du denn so für dich das Gefühl, dass du nach all diesen Schicksalsschlägen jetzt dennoch so dich mit der Situation abgefunden hast und das, dich bemühst, das Beste noch aus deinem Leben zu machen? Ja, mittlerweile ja. Ich bin in Blindenverband eingetreten. In unserer Stadt ist das sehr rege. Da werden sehr viele Veranstaltungen für Blinde organisiert. Wir waren im letzten Jahr auch in der Auslandsreise in Kuba mit einer Blinden- und Sehbehindertengruppe. Also du ziehst dich auf keinen Fall zurück, nein, sondern gehst raus. Ich war und bin auch noch Amateurastronom. Ich hatte die Astronomie als Hobby. Die kann ich ja nicht mal praktisch betreiben, aber theoretisch auf alle Fälle noch. Also hört sich dann ja doch trotz allem Unglück dann ganz gut an zurzeit, die Situation. Wie gesagt, das meiste, was mir eben fehlt, ist das Motorradfahren und der Sternenhimmel, das ich leider nicht mehr sehen kann. Der Sternenhimmel, ja. Man sagt immer, ja, was man sehen kann, was man anfassen kann, muss man nicht sehen. Ne? Da kann man mit den Händen sehen, aber die Sachen wie Landschaften oder eben der Sternenhimmel, das ist völlig, völlig unerreichbar. Lieber Frank, ich wünsche dir von Herzen schöne Ostern. Ja, danke schön. Und weiterhin so viel Mut und auch so ein, ja, du gehst ja positiv jetzt mit deinem Schicksal um. Ja, das war schön wieder. Ja, ich wünsche dir alles Gute, Frank. Ja, dir ebenfalls. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Michael, 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, hier ist Michael. Ja, Michael. Ja, hi. Naja, wie gesagt, was ruhig, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfange. Na, du hast ein bestimmtes Thema, weswegen du angerufen hast. Welches ist das Thema? Das ist so, dass ich alles verspielt habe im Leben, was man so verspielen kann. Alles verspielt? Alles. Das Schlimmste, gar nicht von materiellen Sachen, sondern mehr Freundschaften, Familie, also alles. Du bist ein spielsüchtiger Mensch. Richtig, ja. Seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren. Und im Moment auch immer noch? Nein, seit Ende Februar, glaube ich, habe ich es jetzt so einigermaßen im Griff, hoffe ich. Wie gesagt, ich war zweimal in Haft. 91 wegen Computerbetruges, Fake-Betrug. Und ja, wie gesagt, ich habe halt alles verzockt. Und naja, was soll ich groß erzählen? Meine beiden Kinder sind auch bei ihren Müttern. Also wie gesagt, ein Kind ist bei der Mutter. Weil ich habe früher auch mit Beziehungen gespielt. Ich habe jetzt eine Partnerin schon die ganze Zeit, die zu mir hält. Seit 16 Jahren und gut. Wie viel Geld hast du denn? Kannst du das überhaupt zusammenrechnen? Wie viel Geld hast du? Hast du verspielt? Also was mir nachgewiesen wurde, waren 364.000. So viel Geld. So viel Geld. Ja, was mir nachgewiesen wurde. Und aber das ist alles das Nebensächliche. Was das Wichtigste ist, das Schlimmste für dich ist, dass du letztendlich die Beziehung auch und das Menschliche verspielt hast. Ja. Also dieses Eiskalte, man hat nachher mit einem gespielt, man hat gelogen, betrogen, man musste nicht nur ein Doppelleben führen, man musste wirklich ein zigfaches Leben führen. Und das ist eigentlich so das, was einem dann irgendwie mit der Zeit bewusst wurde. Ich habe selbst in den Therapien nachher gespielt, also das war so schlimm. Also unter Spielen verstehen wir das Spielen an diesen Automaten, oder was? Ich habe angefangen gleich Hardcore mit Roulette. Also so, und naja, und wo nachdem ich war, muss dazu sagen, bis zum 15., 16. Lebensjahr war ich so ein Mensch, war ich genau das Gegenteil. Und angefangen hat das so dann etwas älter werden. Ich habe Realschulabschluss gemacht, hatte meine Lehre. Und mit knapp 18 habe ich dann meine Hirnhautentzündung bekommen. Und war sehr schwer krank und ich habe eigentlich sehr viel Glück gehabt. Nur nach dieser schweren Krankheit, wo ich gemerkt habe, dass es auch junge Menschen erwischen kann, habe ich angefangen zu leben. Ich habe alles nachgeholt, was ich früher nicht so getraut habe. Und ich habe angefangen, wie gesagt, ich habe mir nachts rumgetrieben, High Life, und bin irgendwann dann auch in Spielbanken gelandet. Das hat mir Spaß gemacht. Sag mal, Michael, jetzt musst du ja Zeit für die Dauer deines Lebens verschuldet sein. Oder ja, wie ist das? Es ist ganz einfach so. Durch meine Familie bin ich zum Groben und Ganzen abgesichert worden, ja. Also es ist noch so um die 20.000, 25.000 habe ich noch Schulden. Gut, damit kann man ja leben. Das ist möglich. Nee, kann ich nicht, weil ich habe Offenbarungseid laufen. Ich, wie gesagt, ich bin entlassen worden, jetzt am 22.07. und habe in der Haft, wo ich also konkret abgeschirmt war, von der Möglichkeit, spielen zu gehen. Es klappte prima mit Arbeit da in der Haftanstalt alles. Ich habe nach einer Woche angefangen zu arbeiten, bis 3 Tage vor meiner Entlassung habe ich gearbeitet. Habe mir da also in diesen 10 Monaten praktisch Arbeitslosenhilfe erkämpft. Das erste Mal übrigens in meinem Leben, dass ich Arbeitslosenhilfe kriege. Also das ist für mich schon, wie gesagt, ist jetzt aber abgelaufen am 1. Und wie gesagt, ich habe die Problematik halt, dass ich dadurch, dass ich wegen Betrüger rein vorbestraft bin und alles, Computerbetrug, ich kriege überhaupt gar keine Arbeit, nichts. Wie ist denn jetzt, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, du hast im Moment, sagst du im Moment, hast du das Gefühl, die Spielsucht im Griff zu haben? Ja, weil ich merke das bei mir. Es ist ganz halt so, ich habe sie nicht im Griff, sie hat mich im Griff. Und dieses in der Haft sein, da ist man eingesperrt. Das empfand ich aber nicht so schlimm, als in dieser Spielsucht eingesperrt zu sein. Das heißt, ich bin also praktisch schon, wenn man so will, 16 Jahre eingesperrt. Hast du irgendwie mit einem Therapeuten mal was gemacht? Warst du bei der anonymen Spielsüchtigen? Ich habe Therapie gemacht, einmal in Alzey angefangen, da, in Kirchheim-Bolanden. Damals gab es aber noch nichts für Spielsüchtige, da war ich noch jünger. Also diese Spielsucht selbst ist ja erst seit 10 Jahren so einigermaßen auch anerkannt. Warst du mal bei den anonymen Spielsüchtigen? Ja, gibt's hier in Bremen auch. Und bringt dir das was? Das bringt ja nichts. Wie sieht denn jetzt deine Perspektive aus? Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich merke nur, dass der Zahn der Zeit an mir nagt. Und dieses, also jetzt in der Wohnung sitzen und nichts haben, nichts machen, man ist auch hilflos irgendwie. Man weiß nichts mit seiner Freizeit an. Verstehe. Und das ist etwas, was einen umbringt. Und diese Verscheißerei auf den Ämtern, diese Vertrösterei vom Arbeitsamt, hier kriegen Sie eine Umschulung, bewerben Sie sich da, ich werde abgelehnt. Ich weiß warum. Ich glaube, Michael, da hängt jetzt ein so große, so viele Jahre hinter, die du jetzt nur angedeutet hast in ein paar Minuten. Und das ist sehr, sehr kompliziert und sehr komplex, dein Problem, dass wir das hier jetzt überhaupt gar nicht ansatzweise lösen können. Ich möchte dir sehr gerne anbieten, dass du jetzt in Ruhe mit meiner Psychologin, mit der Annette, noch weiter redest. Dass ihr gemeinsam vielleicht ein paar Problemlösungen findet. Dann machen wir es so, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Ich wünsche alles Gute. Jo, danke. Auf Wiederhören. Danke für deine Sendung. Wiederhören, danke schön. Tschüss. Markus, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Erstmal Respekt an deiner Sendung hier. Und das Thema dreht sich so, ich habe eine Freundin, bin in einer Beziehung. Seit 3 Tagen ungefähr. Seit 3 Tagen? Ja. Ja. Und es dreht sich so, meine Freundin hat ein spezielles Hobby, das sind Pferde. Pferde? Ja, und sie meinte auch... Mädchen und Pferde. Wie alt ist die? Ist die Freundin? Meine Freundin ist 1 Jahr älter als ich. Und die Pferde liegen einfach bei ihr an erster Stelle. Ne? Und das ist für mich irgendwie... ich weiß nicht, ich bin zu Deutsch gesagt das 5. Rad am Wagen. Also sie geht aus der Kirche und alles und das steht da alles da irgendwie. Also erst kommt die Pferde, dann kommt die Kirche und dann kommt vielleicht mal der Markus, oder wie? Ja. Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, weil ich habe auch eben noch mit ihr telefoniert, habe ich ihr gesagt und... Aber hör mal, wenn du erst 3 Tage mit der Frau zusammen bist, ne? Wie hast du das denn jetzt innerhalb von den 3 Tagen schon gemerkt? Hat sie dir das so knallhart ins Gesicht gesagt oder wie? Ja, ich war auch schon vorher mit ihr zusammen und da war dasselbe Spiel noch, ja, war es auch so, ne? Und wie, ihr wart schon mal zusammen, auch richtig? Ja, ein halbes Jahr. Ach so. Und da war es aber nicht so, ne? Und ich weiß nicht, Moment, da war es nicht so und jetzt ist es so? Ja. Und ja, aber deshalb meine Frage, wie kannst du das innerhalb von 3 Tagen jetzt so merken? Ja, sie hat es mir eben auch noch am Telefon gesagt und ich weiß nicht, ich hänge an dieser Frau und ja, ja. Ein Mädchen. Aber Markus, pass mal auf, 3 Tage. 3 Tage ist nichts. Jetzt lass der ganzen Geschichte mal ein bisschen Zeit. Und wir können uns ja vielleicht in 3 Monaten nochmal sprechen. Und nun lass auch dem Mädchen mal ein bisschen Luft und setz dir nicht gleich die Pistole auf die Brust. Natürlich sollst du irgendwann an erster Stelle stehen, das ist doch klar. Aber jetzt schon nach 3 Tagen hier zu sagen, nee, die Kirche und die Pferde und so, es ist nicht schmeichelhaft für dich, dass da irgend so ein Wallach wichtiger ist als du. Das ist schon völlig klar, da sind wir einer Meinung. Aber gib der ganzen Sache mal ein bisschen Zeit, zeige dich auch von deiner schönsten Seite, kämpf ein bisschen um sie. Vielleicht ergibt sich das dann von ganz allein, dass sie merkt, dass mit dir noch ein bisschen mehr anzufangen ist als mit so einem Tierchen. Ja, gesagt, ne, sie würde es auch weitermachen. Sie würde mit mir auch eine längere Beziehung eingehen. Mhm. Ich weiß nicht, also ich bin mir da unsicher. Ne? Sie hängt fast jeden Tag bei den Pferden und... Aber Markus, ich wiederhole mich jetzt nochmal, es sind 3 Tage erst, dass ihr zusammen seid. Da redet man doch nicht, ich lasse mich auf das ein, ich mache dieses und jenes und lebt doch erst mal. Seid doch mal ein bisschen verliebt. Seid ihr denn überhaupt verliebt ineinander oder was ist das? Ja, das ist das Kuriose, ja. Ne? Ich weiß es ja nicht so genau bei ihr, weil... Aber du bist verliebt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Mädchen sind da schon mal ein bisschen langsamer und komplizierter. Mhm. Da musst du jetzt auch mal ein bisschen geduldig sein. Und ein bisschen schöne Sachen. Du musst sie einfach ablenken. Lenk sie einfach ab von den Pferden. Zeig, dass du einfach viel interessanter bist als das Pferd. Mhm. Und geh mal vielleicht mit ihr zusammen in die Kirche. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, für Kirche interessiere ich mich da eigentlich nicht so. Ja, oder holst sie von der Kirche ab. Ist ja auch egal. Ja, okay. Wenn, ne? Also nicht so früh jammern, sondern erstmal ein bisschen was tun. Ja. Tschüss, Markus. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, tschüss. Tschüss. 3 Tage und er beschwert sich schon. Sven, 20. Hallo. Hallo. Hallo Sven, guten Morgen. Ja, und zwar, ich habe ein Problem. Und zwar auf das Thema gestern zurückzukommen. Die schlimmste Zeit meines Lebens. Genau, ja. Und zwar, ich bin schon seit einer längeren Zeit in einer Clique. Mhm. In Schwäbisch Hall, vielleicht sagt ihr das was, Schwäbisch Hall? Na klar, na klar. Und ich bin da, ich habe eigentlich, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich jetzt arg jetzt der Typ, der auf Leute zugeht und ich bin da seit ungefähr einem halben Jahr in einer Clique, die sehr viel mit Drogen halt auch konsumiert und handelt und... Welche Drogen denn? Wahrscheinlich reihum alles, eigentlich so Hashes, Ecstasy, bis zu Heroin und da ist auch mein Fall und zwar, ich habe eine Freundin gehabt, bis vor 3 Monaten. Mhm. Und die ist vor 2 Monaten gestorben an Heroin. War die mit in eurer Clique? Ja, natürlich. Mhm. Und ich war halt tierisch verschossen in die Frau und die war echt total schön und ich war in sie total verliebt. Und Wieso bist du denn dann heute, wenn so etwas Schlimmes vorgefallen ist und du durchblickst das Ganze, wieso bist du denn dann heute immer noch in dieser Clique? Das sind die einzigen Freunde, wo ich habe. Ja, aber sind dann das Freunde, die einen in so ein Milieu reinziehen und die vielleicht zu verantworten haben, irgendwie, natürlich nicht direkt, aber irgendwo auch, dass deine Freundin tot ist? Was würdest du machen, wenn du keine anderen Freunde hast? Wieso hast du denn gar keine anderen Freunde? Mit wem warst du denn vorher zusammen, bevor du diese Clique kennengelernt hast? Mit eigentlich niemand. Was machst du vom Beruf? Was ich mache gerade mittlere Reife nach. Ich habe vorher Zivildienst gemacht und habe die Frau nicht mehr oder weniger durch den Zivildienst kennengelernt. Lebst du bei deinen Eltern noch? Ja. Mhm. Aber du kommst dann ja auch mit Leuten zusammen, zum Beispiel in deiner Schule, ne? Ja, aber sind ganz andere Leute irgendwie. In der Clique sind schon irgendwelche dabei, die mich akzeptieren und auch... Aber nochmal gefragt, die Zeit vor dieser Clique, da warst du 16, 17, 18, 19. Ja. Wie warst du da immer alleine? Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Und wie bist du dann in und an diese Clique gekommen? Naja, bei uns gibt es einen Treffpunkt in Schwäbisch Hall, das ist so eine Mauer. Und ich war da halt mal geguckt und die haben mich halt angeschwätzt, ob ich irgendwie Lust hätte, bei denen mitzumachen, mehr oder weniger. Ja, was macht man denn da mit? Was interessiert dich denn da so? Naja, erstens ist die Musik. Machen die Musik auch? Ja. Nimmst du selbst auch Drogen? Ja. Welche denn? Also, ich habe vorher keine Drogen genommen, aber seitdem ich die kenne, nehme ich halt auch mehr. Also gut, Haschisch ist klar, das ist nicht so wild, aber... Ich habe auch schon zum Beispiel Heroin probiert, das ist ziemlich hart so und seitdem das passiert ist mit meiner Freundin, mit der Ina, ich kann irgendwie nicht mehr. Kommt das denn immer wieder vor, dass du auch diese harten Drogen nimmst? Ja, in letzter Zeit öfters, ja. Mhm. Ich kann irgendwie nicht mehr, ich bin total down gerade irgendwie, das war die einzige Person, die wo mich so genommen hat, wie ich bin und... Sven, aber nachdem du das jetzt auch so gesagt hast, ist ja wohl alles ganz klar und ganz eindeutig. dass du da so schnell wie möglich raus musst. Du gefährdest dein gesamtes Leben. Meinst du wirklich? Ja. Du kannst dir deine Schule abschminken, wenn du jetzt noch weiter in den... Du hast es doch nur gesehen, wie es mit deiner Freundin geendet. Ich weiß nicht. Jeder hat immer gesagt, irgendwie auch meine Eltern, dass ich nichts bringe und so und dass ich nichts taug und das ist die einzige Clique irgendwie. Die Moment, willst du deinen Eltern jetzt noch einen Beweis liefern, dass du nichts taugst und nichts bringst? Nee, eigentlich würde ich denen gern was beweisen, eben, dass ich wenn die du aber, Schule schaffe. Ja, du kannst dir, ich garantiere dir jetzt schon, wenn du da so weiter mitmachst, so wie du es gerade so angedeutet hast, kannst du dir deine Schule und alles weitere, was du gerne mal machen möchtest, abschminken. Dann sitzt du irgendwann in der Gosse und versuchst auf irgendwelche illegalen Wege deine Knete beizubringen, herzuschaffen, um deine... Ja, aber das ist schon so, dass ich jetzt irgendwie deal oder so. Nein, das ist, nee, noch nicht, aber darauf kann alles hinauslaufen. Deswegen, echt? Ja, natürlich. Ja, aber ich hab, das war so ein Schock, wo die Ina, also ich kann es so einen Namen sagen, ja, das ist die Ina gewesen, das war eine richtig dufte Type eigentlich, so, das war... Es hat mich wundert, dass dieser Schock nicht ausgereicht hat, für dich zu sagen, ich höre jetzt da auf, ich gehe da raus. Ja, aber dann sei, wenn man niemanden hat... Ja, dann sei noch eine Weile einsam und alleine. Das ist immer noch allemal besser, als da in den Sumpf gezogen zu werden oder vielleicht sogar in eine schwere Drogenabhängigkeit oder gar den Tod. Mal eine Frage, weißt du, wie es ist, allein zu sein? Ganz allein zu sein? Ich glaube ja. Wirklich? Dann verstehe ich mich vielleicht ein bisschen. Ja, ich verstehe es ja auch. Ich verstehe das auf der einen Seite. Ich will dich ja nur davon überzeugen, dass letztendlich aber das viel schlimmer ist, das, was du jetzt machst, als wenn du die Einsamkeit noch eine Weile aushältst. Und auch dann bitte was dafür tust, dass du vielleicht mit anderen Leuten zusammenkommst. Ich meine, gut, ich hab jetzt irgendwas gefunden, und zwar, ich bin jetzt Sänger bei einer Band. Das ist aber eine andere Clique. Das ist mit anderen Leuten verbunden, ja. Ja, Mensch, das ist doch schon mal was. Ja, natürlich. Und wir haben auch jetzt... Erzähl du mir was von der Einsamkeit. Wenn du sogar schon Sänger in einer Band bist, dann bist du auch nicht richtig einsam. Es gibt Menschen, die haben überhaupt niemanden um sich herum. Ja, aber das war schon bei mir vorher so. Ich habe niemanden gehabt und jetzt haben irgendwie meine Qualität, meine Eltern haben schon von Anfang an gesagt, ich werde nichts und ich bin nichts. Ich bin von niemandem irgendwie geliebt worden und ich weiß nicht, wenn man das mal mitgemacht hat, das ist so hart, wenn man... Das glaube ich dir alles, aber das ist alles gar keine Rechtfertigung dazu, jetzt in die Drogenszene abzudriften. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es, was du machen sollst. Am liebsten würde mir echt die Kugel... Ach, du bist doch bescheuert. Ach, du bist bescheuert. Hör doch auf, Sven. Du bist ein gesunder junger Mann, der ganz tolle Sachen noch vor sich hat. Ich weiß. Ich unterhalte mich ja oft mit Menschen, die in deinem Alter schwerst krebskrank sind. Und die sind anders noch drauf als du. Du hast es in deiner Hand und du kannst das auch. Und wenn du mir sagst, du machst jetzt deine Schule nach, heißt das, dass du Willen hast und dass du auch was kannst. Ja, so, vielleicht. Was Positives. Dann hast du mir erzählt, jetzt auch, dass du schon noch eine andere Clique aufgemacht hast und Sänger einer Band bist. Ja. Ja, ist doch grandios. So, und jetzt ist das nächste. Der nächste Schritt ist, dass du dich jetzt radikal aus dieser Clique, die auch den Tod, die auch im Zusammenhang steht mit dem Tod deiner Freundin, ja, dass du schon. Dich da rausziehst. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Ist das richtig jetzt? In der Band weiterzumachen. Ja klar, aber was spricht dagegen? Ist doch okay. Da lernst du vielleicht neue Leute kennen, hast eine Freizeitbeschäftigung, ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Ich bin gerade kurz davor, echt mir die Kugel zu geben, weil das war. Pass mal auf, Sven. Wir reden jetzt nicht nochmal im Kreis. Ich habe dir jetzt alles schon gesagt, was ich so denke. Aber ich möchte auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin gleich redest, weil unsere Sendung jetzt zu Ende geht. Ja. Ja? Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Sven, bis gleich. Tschüss. Alles klar, ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund. Bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Nina Hellenkemper, Janet Krause, Tim Stienauer, Marc Sommer, Jan Hölz und Elke Büchter. Jetzt gehen wir in eine kleine Osterpause und wir sehen uns hoffentlich und hören uns hoffentlich in guter alter Frische wieder. Am 2. Mai, in der Nacht vom 2. auf 3. Mai. Und jetzt sage ich euch nochmal schnell unsere Adresse. Wenn ihr mitmachen wollt bei unserer Aktion Domian bringt Liebe, dann schickt euer Video, eure Videokassette bitte an WDR1LiveDomian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln. Präsentiert euch in euren schönsten Farben und vielleicht kann ich euch helfen, euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin zu finden, denn wir werden hier im Fernsehen euer Video dann senden. Schöne Ostern, bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.